Einen wunderschönen guten Abend. Eine weitere Folge des Kaffeeschlürfers. Heute mit Bier. Denn man soll ja abends gar nicht so viel Bier trinken. Das ist natürlich blöd, wenn der Podcast-Name irgendwie so Kaffeeschlürfer heißt. Aber ich bin halt der Kaffeeschlürfer und trinke auch nicht nur Kaffee. Ich habe einen Bekannten, der sagt, er trinkt eigentlich nur Bier und Kaffee. Der trinkt den ganzen Tag Kaffee und abends trinkt er 2 Bier. Jeden Tag. Bin gespannt, wie lange der lebt. Prost. Schäumt, kommt aber nicht raus. Ja, gefühlte Raumzeit, es ist kalt. Es ist, ich habe im Radio gehört, der Sommer soll gut gewesen sein. Muss ich jetzt wohl auch behaupten, dass der Sommer irgendwie toll gewesen ist. Und wir hatten einen goldenen Herbst, das muss ich auch, glaube ich, irgendwie behaupten. Dabei war ich im goldenen Herbst, glaube ich, in Zürich oder sowas. Wir waren letztes Wochenende, stimmt das denn? Ja, ich glaube, letztes Wochenende waren wir in Zürich, auf der Zürichwiesen. Gerade ist Schweiz also ein Thema. Sehr merkwürdig, weil die Zürichwiesen ist irgendwie so im Bahnhof, im Hauptbahnhof von Zürich. Da haben die so ein etwas größeres Zelt und da kommen jedes Jahr wie heißt diese schweizerische Dingens Schlagersängerin? Jordi, Franzin? Man weiß es nicht. So wie Leonard. Den Namen kenne ich noch. Ich glaube, ich kenne überhaupt nichts, was er jemals getan hat, aber ja, der war letztes Jahr schon da, also die waren letztes Jahr schon da und dieses Jahr hatten sie das gleiche Plakat. Wir waren also zweimal inzwischen schon da. Wir werden das wahrscheinlich in den Anmerkungen nochmal ausführlicher behandeln. Und nachdem ich letztes Jahr schon gesagt habe, also jo, nächstes Mal ohne mich, bin ich jetzt ziemlich definitiv der Ansicht, nächstes Mal ohne mich. Ich weiß gar nicht, ich war ein bisschen sauer, dass meine Freundin erst nur alleine fahren wollte dorthin und sowas, war dann so sauer, dass ich dann doch mitgefahren bin. War dann aber auch jetzt nicht so begeistert von der Zürichwiesen, weil man dann auch wenig anderes macht. Also wir haben wieder von Zürich selbst, zweimal hintereinander, dass wir von Zürich selbst eigentlich nicht viel mitbekommen haben. Das ist auch nicht so geil. Vor allen Dingen, weil die Veranstaltung wirklich nicht geil ist. Was aber irgendwie die Leute, mit denen wir unterwegs gewesen sind, irgendwie anders gefunden haben. Weiß ja nicht warum. Die finden halt Karneval toll und Zürichwiesen. Also so Zürichwiesen ist sowas wie hier auf dem Land, wenn die versuchen hier Oktoberfest zu machen. Das ist nicht wirklich spannend. Gut, also muss ein goldene Herbsttage, keine Ahnung was gewesen sein. Es war ein bisschen milder, nachdem es ein bisschen kälter gewesen ist. Das habe ich noch mitbekommen, aber ja, mehr auch nicht. Jetzt gerade ist es, war es schon mal wieder kälter und jetzt ist es so, ja, es ist so das Wetter, wo man sagt, ja, die Sommerjacke, die ist jetzt ein bisschen gewagt. Da kann es schon mal abends ein bisschen kalt werden. So, da, Entschuldigung. Ja, und ansonsten habe ich letztens, was ich ganz interessant fand, bin ich wieder mal auf die Internetseite von Jess Jochimsen gestoßen, fand seinen Artikel darüber, warum er mit einem Schweizer nicht auf die Tournee geht. Sehr interessant. Hab mir auch alles angeguckt, was dort eine Rolle gespielt hat und so. Und es gibt wohl einen leichten Schweizruck, einen Rechtsruck in der Schweiz. Die Schweiz ruckt. Aber auch nicht erst seit gestern, also ist schon ein bisschen länger so. Und das merkt man an einigen paar Sachen schon. Und des Weiteren bin ich bei Jess Jochimsen auf seine Literaturtipps gelesen. Und da hat er einen Schweizer empfohlen, den Thorsten heißt er nicht, Thomas Meyer. Mit Wolkenbruchs hast du nicht gesehen. Also sein Erstling, der wirklich witzig ist, so wie ich ihn gerade lese. Also das hat mich schon sehr gefreut. Ich habe noch ein weiteres Buch von Jess Jochimsen jetzt bestellt. Das müsste auch die Tage ankommen. Also da bin ich jetzt sehr interessiert. Weil er in seinen Beschreibungen schon so nachvollziehbar, boah, das darf man nicht sagen, nachvollziehbar ist ja so ein Allerweltswort, also so verständlich geschrieben hat, und ja, so, ich finde, den richtigen Ton getroffen hat, um zu verstehen, ob ein Buch dann wirklich Format hat oder nicht. Und deswegen habe ich also gemeint, also die Beschreibung bei einigen Sachen, die er da hat, ist schon so, dass man davon ausgehen kann, das ist jetzt irgendwie was. Also nicht so herkömmlich wie ein paar Literaturkritiker das so machen, dass sie sagen, nö, es gefällt mir gut und spannend und blöd, sondern es ist schon treffend ausgedrückt, sage ich mir jetzt mal so. Kann natürlich sein, jetzt wenn ich die andere Literatur-Tipps von ihm mal durchackere, dass ich dann gar nicht mehr so dieser Meinung bin, aber beim ersten Mal finde ich schon sehr getroffen. Da habe ich natürlich auch gestern, ich mache mal eben laut. Also ein Teil vom von der Laudatio, von der Rede des Gewinners des Friedenspreises des deutschen Buchhandels. Und ich kann mir natürlich Navid Germani. Kann ich mir natürlich Germani, könnte ich mir ja merken, um dann auf Germani zu kommen. Gesehen. War dann kurz danach noch bei meiner Tante und das erste war auch von wegen, hast du es gesehen? Ja, natürlich habe ich es gesehen. Natürlich nicht, es war Zufall, aber ich habe dann diese Preisträgerrede, so kann man das vielleicht sagen, dann schon gesehen, die doch sehr interessant gewesen ist, weil er das Publikum richtig auf seine Seite bekommen hat. Zum Schluss hat er gebeten, dass die Leute nicht klatschen, sondern in ihren Gedanken bei irgendwem sein sollen oder ein Gebet an irgendwas richten. Und das haben das tatsächlich doch ein paar Leute gemacht. Also er hat es geschafft, die Leute zu motivieren, was zu tun, während es natürlich andererseits eine gewisse Schwierigkeit ist, bei einem Redner, der so fesselnd redet, zu unterscheiden, was ist jetzt so seine Intention, was will er erreichen, neben den interessanten Geschichten, die er zu erzählen hat. Und ein guter Geschichtenerzähler ist er durchaus. Und da weiß ich auch nicht, ob ich im Nachhinein wirklich da mitgehen möchte, mit dem, was er da so erreichen möchte. Aber ich finde es natürlich gut, dass so ein sprachlich und thematisch bewandter Mensch so gut Themen vermitteln kann. Dass man da einen hat, der Ahnung hat. So klang er zumindest und sowas. Also so ein iranischer Einwanderer ist er und das klang schon sehr gebildet. Das war schon sehr gut. So, den muss ich wahrscheinlich auch noch irgendwie so lesen. Und des Weiteren lese ich gerade natürlich Jonathan Franzen. Finde ihn ganz unterhaltend, aber bin am Lesenpensum also nicht da, wo ich gerade sein möchte. Also da muss ich mal irgendwie so mal zeitlich besser alles koordinieren, dass ich mehr gelesen bekomme. Lese inzwischen auch wieder Handy, E-Book-Reader und Papierbuch. Alles so gleichzeitig. Immer wenn es einigermaßen geht. So, ja, was Internet angeht, ich habe noch nach interessanter Software noch geguckt und bin auch tatsächlich fündig geworden. Und zwar Wallaback kann ich durchaus empfehlen. Das ist so ein sowas wie Reader. Man kann ganze Texte abspeichern. Man kann mit einem Geheimfeed die dann irgendwo auch wieder rein, also ins Handy zum Beispiel wieder rein und dann dort lesen. Das finde ich sehr interessant, dass das geht, so einfach. Und das Ding ist mit MySQL-Datenbank, aber man kann eine einzelne Datenbank ja auch durchaus gerne mal tauschen. Gefällt mir bislang sehr gut, weil ich dann im Endeffekt die Sachen jetzt, wenn ich Pocket benutze, bin ich ja nicht an die Beschränkungen des Speicherplatzes dort gebunden. Einerseits, andererseits habe ich sie dann schon auf meinem Platz und muss nicht irgendwann die out runterladen und irgendwo anders speichern. Und das hat auch nicht immer ganz gut geklappt bei den Sachen, die ich beim Pocket exportiert habe. So heißt das Fremdwort. Exportiert habe. Also werde ich mal gucken, wie, wenn da noch, sollten da noch wichtige Sachen sein, dass ich versuche, die irgendwie noch anders zu speichern. Ansonsten ist Blendl gerade wieder mal so, habe ich glaube ich schon drüber geredet, besuche ich gar nicht mehr so oft. Weil halt immer es verbunden ist mit einer guten Suche und andererseits woanders kriegt man gerade auch sehr gut anders Texte, also gerade Literatur, sage ich mal, und aber auch woanders Lesezeichen momentan frei zugänglicher Texte. Da bin ich momentan gut mit bedient, sodass ich gerade gar nicht so großartig in Blendl reingucken muss. Hab auch gerade momentan nicht so jemanden oder irgendein Abo, der mir jetzt gut sagen würde, was ich jetzt am Tage lesen müsste. Aber das wird sich vielleicht hoffentlich mal bei Blendl einstellen, dass man da wirklich einen hat, der auch wirklich Ahnung hat. Das Gute. Also. Dorin Popa sei entschuldigt. Also. Der macht das schon ganz gut. Ja, das Programm heißt Wallaback, habe ich das gesagt? Wallaback.org. Funktioniert sehr schön. Daneben habe ich gerade Bozon, also B-O-Z-O-N. Entdeckt ein kleiner Cloud-Service, der keine Datenbank braucht. Ich habe zwar keinen verschlüsselt, keine Ahnung was, aber ich kann jetzt mich da einloggen und Sachen hochladen. Das wollte ich die ganze Zeit schon mal haben. Und das funktioniert eigentlich ganz gut, bis 8 GB, aber das liegt ja an meinem Paket. Ansonsten läuft das für meine Bedürfnisse total zufriedenstellend. Ja, das sind die Programme, die mich gerade so ein bisschen bespaßen, die ich gut gebrauchen kann. Also ich habe ja immer verfolge die Idee, die Dienste, die ich eigentlich nutzen möchte, auch bei mir selber zu hosten, so gut das geht. Aber das habe ich jetzt mit eigenem sozialen Netzwerk so geschafft und mit den Diensten, die ich dann so habe. URL-Kürzer, Feedreader, Cloud-Service, Bookmarks, größere Bookmarks. Ja, das funktioniert jetzt einigermaßen wunderbar. Blog, natürlich. Also irgendwelche Blogs mit und ohne Datenbank. Ansonsten gucke ich jetzt gerade Fußball. 1860 München spielt gegen den Karlsruher SC und die Karlsruher führen 1-0, was gut ist, weil ich auf die Karlsruher getippt habe. Ja. Ja. Und Donnerstag verabschieden wir Tatjanas Mutter, glaube ich, und Ehemann zurück in die USA für den Winter, wo sie sommerlich den Sommer sozusagen in Miami oder keine Ahnung wo mitnehmen. Ich weiß gar nicht, wo die jetzt hinziehen. Aber die zieht es wieder für ein halbes Jahr irgendwie so weg, was ja auch Vorteile hat für alle Seiten. Gut. Mehr weiß ich gerade nicht. Vielleicht melde ich mich ja morgen wieder. Gehabt euch wohl. Süße Träume. Bis dann. Tschüss.